Aufgabe 3.2b. Herr Salzmann und sein Gast, Herr Weber, sind im Restaurant König. Hören Sie sich das Gespräch an. Guten Abend, ich habe einen Tisch reserviert auf den Namen Salzmann, Firma Bühler. Ja, Herr Salzmann, kommen Sie bitte mit. Ich hoffe, dieser Tisch passt Ihnen. Ja, wunderbar, danke schön. So, meine Herrschaften, möchten Sie einen Aperitif? Gerne. Was nehmen Sie als Aperitif, Herr Weber? Ich hätte gern einen Campari. Also, einen Campari und für mich einen Orangensaft, bitte. Sehr gerne. Und hier ist die Speisekarte. Sieht alles sehr lecker aus. Nehmen Sie eine Vorspeise? Ja, ich glaube, ich nehme einen gemischten Salat. Ich auch. Und was nehmen Sie als Hauptgericht? Können Sie etwas empfehlen? Die Lachsforelle mit Safranschaum soll hier besonders gut sein. Das ist eine Spezialität der Gegend. Ach nein, danke. Safran mag ich nicht. Ich nehme lieber etwas anderes. Ich glaube, ich probiere die Schweinsfilet-Medaillons mit Senfsoße. Und was nehmen Sie? Ich nehme die Lachsforelle mit Weißweinrisotto. Also, Herr Ober, wir möchten bestellen. Bitte schön, meine Herrschaften. Was bekommen Sie? Zweimal gemischter Salat und dann die Schweinsfilet-Medaillons mit Senfsoße für den Herrn und die Lachsforelle mit Safranschaum für mich. Jawohl. Und was möchten Sie dazu trinken? Kein Alkohol für mich. Ich muss noch Auto fahren. Ich nehme ein Mineralwasser mit Kohlensäure. Aber Sie, Herr Weber, Sie dürfen ruhig etwas trinken. Ich fahre Sie dann nach Hause. Dann nehme ich bitte ein Glas Rotwein, den La Côte und auch eine Flasche Mineralwasser mit Kohlensäure. Ist gut. Vielen Dank.